Und dann taucht die alte Frage wieder auf. Warum waren die Zahnhöhlen überhaupt geöffnet? Das muss höllisch wehgetan haben. Normalerweise kommt es nie so weit, weil der Zahn sich mit der Bildung von sekundärem Dentin dagegen schützt. Deshalb muss es sehr schnell gegangen sein, sagt Orschid. Für mich deutet das auf eine aktive und bewusste Handlung hin. Beiläufig kann man sich die Zähne nicht so abschleifen. Und das ist schon mal nichts, dem du dich freiwillig unterziehst. Ich gehe auch von einer aktiven, äußerst schmerzhaften Handlung aus, schließt sich Wohlgemut an. Ich kann mir nur rituelle Gründe vorstellen. Sie hat sich, indem sie diese Schmerzen auf sich nahm, einer höheren Gefahr ausgesetzt und große Tapferkeit bewiesen. Dahinter stand eine Idee, die wir nicht nachvollziehen können. Auch die gleichmäßige Form der Abnutzung spreche dafür. Das sieht nach einem feilenartigen Gegenstand aus, mit dem erst der eine und dann der andere Zahn abgeschliffen wurde. Und zwar bei beiden Zähnen in nahezu identischer Weise. Schmerzrituale kennt man aus der Ethnographie zuhauf. Menschen werden eiserne Haken in den Rücken oder die Rippen getrieben, an denen sie dann in die Höhe gezogen wurden. Jedes erdenkliche Körperteil, mag es auch noch so delikat sein, wird aufgespießt oder durchbohrt, abgeschnürt, beschnitten oder verstümmelt. Da wird über glühende Kohlen gelaufen, Nagelbretter kommen zum Einsatz, die Körper mit Hunger, Hitze, Kälte oder Schlafentzug gepeinigt, Zähne ohne jegliche Betäubung gezogen. In den Praktiken der Selbstkasteiung zeigt sich ein ähnliches Spektrum wie in der Folterung anderer. Meist dienten sie als Initiationsritual, als Eintrittszeremonien ins Erwachsenenalter oder fungierten als Aufnahmeprüfung in eine exklusive Gemeinschaft. Wir sprachen schon von Ghostly Signals. Sie stellen öffentlich unter Beweis, dass es weder Scharlatane noch Betrüger oder Trittbrettfahrer waren. Und es sind Glaubwürdigkeitssignale, Creds, die für die absolute Ernsthaftigkeit jener werben, die unmenschlich erscheinende Schmerzen ertragen.